Die Delegation des Verbandes der koreanischen Jugend in China, die am 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung teilgenommen hatte, schrieb am 6. September dem Genossen Kim Jong-un einen Brief. Darin hieß es, der 9. Kongress des Jugendverbandes in Anwesenheit von Marschall Kim Jong-un, Sonne des jugendstarken Landes von Paektusan, sei ein großes Treffen der Ehre und Treue gewesen, bei dem der unerschütterliche Wille der 5 Millionen Jugendavantgardisten dazu vor aller Welt nachhaltig demonstriert wurde, unter der Führung von Marschall Kim Jong-un mit dem hoch erhobenen Banner des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus, die größte Blütezeit der koreanischen Jugendbewegung einzuleiten. Auf dem Kongress habe Kim Jong-un den lichten Weg der Jugendbewegung erhellt. Dank seiner Leitung und dank der großen Formation der heroischen Jugend, die mit der Idee und dem Willen des Marschalls festgescharrt um ihn und unter seiner Führung geradeaus tatkräftig voranschreite, habe die Demokratische Volksrepublik Korea nichts befürchten, schaffe alles und der endgültige Sieg gehöre ihr. Davon sei die Delegation fest überzeugt. Mit Stolz und Selbstgefühl, die Bürger des einmaligen jugendstarken Landes von Paektusan im Ausland zu sein, würden die koreanischen Jugendlichen in China ihren Verband zur Kim Jong-un Jugendorganisation im Ausland weiter verstärken, die getreu dem Kurs von Kim Jong-un im revolutionären Geist von Paektu nur geradeaus voller Kraft voranschreite.